Steffen, was soll denn das? 200. Nee. Ist ja total unverschämt. Also ich glaube 280 ist auch genug. Nee, ich mach mal die 280. Komm ich nicht drauf rum. Nee, der Hahn haben wir abgemacht. Hartmut! Hast du die Kinder jetzt ins Bett? Nee, warte mal kurz. Der Steffen hat wieder mal mit dem ganzen gelben Pferderennen total Mist. Wenn ich hier über Geschäftsdinge zu reden habe, wo es im Ernst angeht, die Kinder kriegen nichts mehr zu essen, wenn du immer nur fragst. Ganz kurz. Du weißt, ne? Ich geh mal wieder zu dir her. Hier. Hab dich nicht so. Der hat jetzt aufgelegt, weil du mich nicht mal in Ruhe 5 Minuten redest. Ja, wer ist denn für die Kinder zuständig hier? Du sagst, die Kinder, du bist ja selbst auch ein Kind. Du bist da überhaupt nur nicht aus den Windeln draußen mit deiner spitzigen Nase. Ich bring die Kinder zurück. Ich ruf den Eberhard garantiert nicht an. Bevor der Steffen mir das Geld nicht gibt, ich will dem Eberhard kein einziges Wort reden. 500.000 und die Hypothek auf dem Haus. Die Hypothek auf dem Haus. Das letzte Wort, was ich hier reden werde, das ist ein anderes als das, was du zuerst hören wirst. Kinder, ignorier den Mann. Du Fotzmaul. Sag mal einmal. Das ist halt der größte Bullspricht in der ganzen Räume, wie ich aus. Verdammt nochmal. Ich hab mal unglücklich einen Flöten. Und dann packt man hier. Aua! Wo ist denn der Wischomat? Entschuldigung, das muss natürlich Hase heißen. Ich habe mich gelesen. Ein. Yeah.